صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال ليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. فإذا كانوا سواء، كانوا كله سواء، فيقدم القرش اللي من قريش لقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا. طيب فإذا كانوا سواء، هنا قال بعض أهل العلم الأحسن وجها الأحلى، ولكن الحديث ضعيف. قال إذا كان واحد منهم متزوج والآخر غير متزوج فالمتزوج. طبعا قالوا أقوال، ولكن الدليل هو في هذا إذا كانوا سواء في كل الهي. وهذا يا أخوة في اختيار الإمام، أما إذا كان الإمام موجود خلاص فهذه الأمور ما تكون، ما تنطبق، لأنه خلاص الإمام موجود. أما إذا ما مثلا هلا مسجد فتح جديد ويريد الناس يختاروا إمام، وفي خمسة فيختار منهم الأقرب العالم بالسنة، فإذا في واحد أقرأ وأعلم بالسنة وأكبر السن وأقدم هجرة فهذا أفضل من غيره، وهكذا والله تعالى أعلم وأعلم. وأما قوله لا يؤمن الرجل والرجل لا في سلطانه، فهو نهي عن تقديم غير السلطان عليه، يعني ذو الولاية، يعني فإذا كان في سلطان فهو أو نائب سلطان هو له الإمامة، وإن كان غيره أكثر قرآنا وفقها. إذا كنت في بيتك ما يؤم الناس إلا أنت، أو تأذن لأحد. كنت في محلك، في سوقك، في متجرك، في عملك، فأنت الذي تؤم الناس، لأنه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ما يؤمه إلا بإذنه، طبعا إلا بإذنه. وكذلك إمام المسجد فلا تؤخذ منه الإمامة إلا بإذن. استطاع واحد كذا يأتي الله أقم الصلاة، ما يجوز هذا. ولا والحديث في آخره ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه، يعني بارك الله فيكم لا يجلس في مجلس إلا بإذنه، لأنه بعض الناس مثلا يحب يجلس في بيته مكان معين، فما أنت تدخل وتجلس على مكانه الذي يحب، فيحدث شيء في قلبه، يحدث شيء في قلبه. وطبعا الشيطان نحن يلعب فينا مثل الكرة، إيه، فنسأل الله السلام. حديث نمرة 379، حديث Nummer 379. Subhanallah, ich sehe jetzt und sage, wir haben 379 Hadithe erklärt. 379 Hadith. Und viele Hadithe, die dazwischen waren. Das wird wirklich derjenige, der mitgemacht hat von Anfang an und der alles verstanden hat, kann man sagen, diese Person jetzt hat so viel Wissen in diesen Themen, die wir erklärt haben, Barakallahu. Hadith 379, Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der die Leute im Gebet vorbetet, ist derjenige, der das meiste vom Koran hat. Wenn sie im Lesen gleich sind, dann derjenige, der am meisten Wissen von Sunna hat, das meiste Wissen von Sunna hat. Wenn sie in Sunna das gleiche Wissen haben, dann derjenige, der als erster Hijra, Auswanderung gemacht hat oder auswanderte. Wenn sie gleich sind in der Auswanderung, dann derjenige, der vorher Moslem geworden ist. Wenn sie gleich sind, dann gibt es in einer anderen Überlieferung der Ältere. Der Ältere. Und kein Mann darf den anderen da vorbeten im Bereich von dem anderen oder in seinem sozusagen in seinem Tum, ja, der kann ihm nicht Privattum, der kann ihm nicht vorbeten. Und der darf nicht sitzen an einem Teppich oder an einem Platz, außer mit seiner Erlaubnis. Was bedeutet dieses Hadith? Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Moschee gründen, wenn wir eine Moschee gründen möchten, und wir brauchen einen Imam, wie sollen wir einen Imam bestimmen? Dann sollen wir sehen, wer am meisten vom Koran kann und richtig lesen kann. Bei manchen Gelehrten sagen, richtig lesen kann und auswendig gelernt hat. Und bei anderen sagen, dass er derjenige, der die Urteile des Korans mehr kann, das wird Wissen im Koran hat. Wenn sie gleich sind dann, wenn beide gleich sind, dann wird genommen derjenige, der mehr Wissen in Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. hat. Wenn sie gleich sind, dann nimmt man denjenigen, der vor dem anderen auswanderte. Was wird auswanderte hier? Das wird von Kufferländern zu muslimischen Ländern. Aber hier natürlich, barakallahu fikum, wenn sie gleich sind, dann nimmt man denjenigen, der als der vorher Muslim geworden ist, vor dem anderen. Wenn sie gleich sind, dann der Ältere. Okay, wenn die gleich sind, dann. Also die sind gleich älterig, die haben gleiches Wissen, die haben viel vom Koran, das Gleiche, alles das Gleiche. Wie sollte man das tun? Dann haben manche Gelehrten gesagt, der Schönere von ihnen, der schöneres Gesicht hübsch aussieht, den nimmt man als Imam. Aber diese Überlieferung, was sie hier haben, das ist sehr schwach. Das ist sehr schwach. Andere haben gesagt, da nimmt man denjenigen, der verheiratet ist, wenn der andere nicht verheiratet ist. Manche haben gesagt, derjenige, der mehr Kinder hat und so weiter. Aber weil Barakallahu fikum, die bleiben alle ohne Beweis. Aber Beweis ist das hier, was wir hier haben. Das heißt, haben sie gleich Koran, wer mehr aus, aber die anderen Gelehrten sagen, ja, das ist hier nicht wegen auswendig gemeint, sondern das wird damit gemeint, derjenige, der mehr Wissen im Koran hat. Und die haben einen Beweis dafür bezüglich Abu Bakr. Weil Ubay, der könnte den Koran auswendig mehr als die anderen. Ubay, radhiyallahu anhu, der Gefährte. Und Abu Bakr, der Prophet sagte, Aqra'ukum Ubay. Der meistwissende oder der Beste, der Koran rezitiert, ist Ubay. Aber Abu Bakr hat Imam gemacht, als der Prophet Muhammad s.a.w. krank war. Und nicht Ubay. Da haben sie gesagt, ja, die Bedeutung hier von das meiste, der meistlesende oder derjenige, der am meisten gut lesen kann, das bedeutet nicht auswendig nur, sondern der liest das gut und der kennt die Urteile des Korans gut. Andere Gelehrten sagen, nein, da muss man die wissende Person nehmen. Weil wenn jemand Fehler im Gebet macht, und da hat man viel vom Koran auswendig gelernt, aber wenn man kein Wissen hat, dann wird man das Gebet nicht mehr in Ordnung führen können. Auf jeden Fall, Allah Ta'ala alam, die Bedeutung ist, derjenige, der Wissen im Koran hat und derjenige, der am meisten auswendig kann, derjenige, der Wissen in der Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. hat und derjenige, der die Auswanderung gemacht hat. Ja, aber in unserer Zeit, wo ist die Auswanderung? Damals gab es Auswanderung von Mekka nach Medina, aber heute gibt es noch. Nicht von Mekka und Medina, weil Mekka und Medina islamische Länder sind und die bleiben, inshallah, bis zum letzten Tag, muslimische Länder, diese zwei Städte. So sagen die Gelehrten und wir haben das gestern auch erklärt. Dann heißt das zum Beispiel von nicht-muslimischen Ländern zu muslimischen Ländern. Wenn sie gleich sind, dann derjenige, der als erster Muslim geworden ist. Warum hier? Weil normalerweise, wer länger Muslim ist, dann hat er automatisch eigentlich, normal hat er mehr Wissen. Aber ist das der Fall, Allahu alam, das ist nicht immer so. Wenn die alles gleich sind, dann derjenige, der aus Quraysh kommt. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Mann darf nicht dem anderen in seinem Bereich, in seinem Territorium sozusagen, wie zum Beispiel deine Wohnung, oder wenn du Imam bist in deiner Moschee, oder wenn du Geschäftsmann bist, dann in deinem dein Geschäft, wenn du eine Firma hast, in deiner Firma, keiner darf Imam machen, außer mit deinem Erlaubnis, weil das dir gehört. Und das gilt auch für, sozusagen, wenn ein Führer ist. Der Führer hat das Recht, das Gebet zu verrichten als Imam. Oder sein Vertreter, wenn er einen Vertreter hat. Und du darfst nicht auch, zum Beispiel, wenn du zu jemandem gehst, du darfst nicht an seinem Platz sitzen, außer dass er dir Erlaubnis gibt. Warum? Schaut mal, der Islam, wie schön unsere Religion ist. Weil wenn jemand immer mag, zum Beispiel auf einem Stuhl zu sitzen oder auf einer Ecke zu Hause bei sich selber und du gehst und du sitzt an seinem Platz, vielleicht bekommt er etwas im Herzen. Und der Shaitan dann spielt und flüstert ein, damit das alles gesperrt wird, die Wege von Shaitan, dann nicht. Das sind Regeln in der Religion. Das sind Regeln in unserer Religion. Der Prophet erzählt uns, wie wir zu verfahren haben. Wenn eine Moschee schon Imam hat, oder wenn ein Platz, wenn ein Musalla Imam hat, dann eh. Da kommt man nicht sagen, ja, ich habe mehr Koran als er, deshalb nehme ich das. Das geht nicht. Aber das gilt jetzt, wenn man zum Beispiel einen Imam bestimmen will und so weiter. Wal ibn Majah min hadith Jabir, ولا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا ولكن إسناده واهي إسناده ضعيف. نعم إسناده ضعيف بارك الله فيكم. ونحن في ديننا الصلاة وراء كل مسلم جائزة. وراء كل مسلم جائزة. هناك من أهل العلم من قال لا تصح إمامة الفاسق. يعني إذا واحد فاسق أو فاجر ما تصلي خلفه. ولكن يا أخوة الصحيح أنه الإنسان يصلي وراء حتى الفاسق بعدم وجود غيره. الصلاة وراء المؤمن خير. وراء الذي لا يعصي الله سبحانه وتعالى خير وأفضل. ولكن يجوز الصلاة حتى وراء الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرني قال صلي صلاتك لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ذاك بارك الله فيكم من عقيدتنا الصلاة وراء كل بر وفاجر. ولكن باعتبار الحديث ضعيف نتركه. بارك الله فيكم. 380 das von Ibn Majah von Jabir radhiyallahu anhu überlieferte, dass der Prophet gesagt hätte. Weil diese Überlieferung schwach ist. Der sagte, und ein Frau darf nicht ein Imam in Gebet führen und ein Arabi, das wird von den Weiten, darf nicht der Auswanderer beim Gebet vorbeten und ein Fajr, einer der sündig ist, der darf nicht, ein Sündiger darf nicht ein Gläubiger beim Gebet führen, das wird, der darf nicht als Vorbeter sein. Aber diese Überlieferung ist schwach. Und weil das schwach ist, dann kann man das nicht nehmen als Beweis. Aber allgemein, barakallahu fikum, es gibt manche Gelehrten, die sagen, wenn jemand sündiger ist, dann betest du nicht hinter ihm, weil sein Gebet nicht richtig ist. Aber eigentlich, es gibt keinen klaren Beweis dafür. Und was wir wissen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Sahaba, dass die Sahaba hinter Leuten gebetet haben, die schlecht waren und die Sünden begangen haben. Und auch Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallam, als er gefragt worden ist, oh Prophet, wie wird das in der Zeit, wenn wir Führer haben, diese Führer, die sind ungerecht, die sind schlecht. Was tun wir bezüglich Gebet? Beten wir hinter ihnen? Und diese Leute, was werden sie machen? Die werden das Gebet nicht in der Zeit beten. Sie werden das verschieben. Der Prophet sagte, wenn die Zeit des Gebets eingetroffen ist, dann bete. Und wenn du mit ihnen bist, dann bete hinter ihnen und das ist für dich freiwilliges Gebet. Die sind schlechte Leute und der Prophet hat erlaubt, hinter ihnen zu beten. Deshalb zu unserer Aqida gehört, zu unserem Glauben gehört, dass wir hinter jedem Muslim beten, ob das gut ist oder schlecht. Natürlich mit einer Voraussetzung, dass der Bessere und der Richtigere nicht da ist. Das heißt, wenn du zwei Moscheen hast, eine Moschee ist nach der Sunna und der Imam macht die Sunna. Und eine Moschee ist nicht nach der Sunna, nach Bid'a und der Imam macht Bid'a. Dann bist du verpflichtet, hinter dem Imam der Sunna zu beten. So ist das im Islam eigentlich. Und wenn wir diese Regelungen in unserem Leben praktizieren, dann werdet ihr sehen, dass die Umma zusammenbleibt und stark wird. Aber weil wir sowas nicht praktizieren, dann bitteschön. Schaut mal unsere Lage. Zwei, drei Leute in der Moschee, gefällt ihnen nicht zum Beispiel, dass sie sich an die Regeln von Koran und Sunna halten, dann gehen sie, machen sie Moschee auf. Machen sie einen Imam, egal wer, wo keiner kennt ihn, dann beten die Leute hinter ihm, der bringt ihnen Dalal und Bid'a bei wal'iyadu billah, keine Frage. Möge Allah uns bewahren. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق قاربوا بين الصفوف رصوا صفوفكم اي مثل البناء تكون مرصوصه في صلاة الجماعة أن تنضموا بعضكم إلى بعض مو واحد خمس متار بينه وبين الآخر ولما تقرب منه يهرب يا لطيف نسأل الله السلامة رصوا صفوفكم مثل البناء تكون مرصوصة وقاربوا بين الصفوف وحاذوا بعضكم بعضا في الصف يساوي بعضكم بعضا في الصف يعني يكون الصف بالأعناق وتمام الحديث فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلال الصف كأنها الحذف يعني صغار الغنم مثل صغار الغنم هي الصغيرة هي الحذف هي شلون تدخل من بين الرجلين وكذا تهرب كذلك الشياطين تدخل لما الصفوف ما يكون فيها هكذا وطبعا بارك الله فيكم أخرج الشيخان وأبو داود من حديث النعمان البشير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم يرحمكم الله قال انتبه قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه منكبه وكعبه بكعبه وكعبه بكعبه هيك تصف الصفوف في صلاة الجماعة وأخرج أبو داود عنه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إلى رجل منتبذا بصدره فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وكذلك من حديث البراء بن عازب رضوان الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يتخلل شوف الصف من ناحية لناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وهذه الأحاديث فيها دلالة على وجوب ذلك، وتساهل الناس في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتم الصف المقدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فإنك ترى اليوم الناس في الجماعة يقومون، هذا قام يهنيك والثاني يهنيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة رضوان الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف. وكذلك بارك الله فيكم، عند الطبراني في الأوسط: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها. وفي رواية أخرى عند ابن حبان وإسناد الحديث حسن من حديث عائشة: من سد فرجة في صف رفعها الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. وفي رواية: من سد فرجة في الصف غفر له، ويكفي في ذلك رصوا صفوفكم. والدليل على الوجود، شوفوا التهاون اليوم، واحد هني واحد هني، ولما تقول ناس استووا، استقيموا، أقيموا صفوفكم، اعتدلوا، لما تقول لهم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، حاذوا بالأعناق، حاذوا بين المناكب، وإلى غير ذلك من الأمور، ما لا، قال لك ليش الشيطان ما يدخل منهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنس رضوان الله عليه برشتة دستي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته: رصوا صفوفكم. ده muss ich erklären. Jedes Wort muss ich jetzt richtig erklären. Weil jetzt auf Deutsch diese Bezeichnung, wirklich, das ist sehr schwer so mit zwei Wörtern. Wörtliche Übersetzung ist nicht richtig. رصوا صفوفكم, das bedeutet, eure Reihen müssen so sein wie eine Mauer. Das wird, wenn wir übersetzen wollen, mauert eure Reihen. Ja, mauert eure Reihen mit Zement? Nein, nicht mit Zement. Sondern eure Reihen sollen wie eine Mauer sein. Wie sind die Steine einer Mauer? So nebeneinander und richtig aneinander und nebeneinander. So sollt ihr auch in den Gebet, in Jama'a Gebet sein. وَقَارِبُوا بَيْنَهَا. Das wird um die Reihen. Die sollen nicht viel weit voneinander sein, sondern näher zwischen den Reihen. وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ. Das bedeutet, und wenn ihr im Gebet steht, dann sollt ihr nebeneinander sein in einer Reihe, dass eure sozusagen eure Hälse so alle nebeneinander sind, parallel zueinander. Das ist richtig eine Mauer, eine Reihe. Und dann, es gibt, das ist bei Abu Dawud Nasa'i und bei Ibn Hibban. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدَيْهِ. Bei demjenigen, der meine Seele in seiner Hand hat. إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خُلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدَثُ. Bei demjenigen, der meine Seele in dessen Hand hat. Ich sehe die Teufel, die Satane, ich sehe sie, dass sie zwischen den Reihen, durch die Lücken zwischen den Leuten in der Reihe kommen, wie die kleine Schafe. Wenn ein Schaf so klein ist, dann kannst du das nicht direkt sozusagen fangen. Das geht rechts und links und sowas. Und der Scheitan, der kommt zwischen den Lücken, die Leute in den Reihen lassen in Gemeinschaft Gebet. Das gilt für Frauen und Männer. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie bei Al-Bukhari und Muslim, und das bei Abu Dawud, das ist bei diesen drei großen Gelehrten in ihren Hadith-Büchern, Sammlungen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam an die Leute und er hat sie angeschaut und er sagte: Aqimu sufufakum. Das bedeutet, macht eure Reihen gerade. Macht eure Reihen gerade dreimal. Dann sagt er: by Allah, wenn ihr eure Reihen nicht gerade wie eine Mauer macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala eure Herzen verschieden machen. Das heißt, ihr werdet gegeneinander mit Herzen werden. Wenn ihr die Reihen nicht gerade macht, dann wird das euch bewirken, indem die Herzen auch verschieden werden, spalten. Und der Prophet, auch von An-Nu'man al-Bashir, radwallahu alayhi, und diese Überlieferung ist bei Abu Dawud, er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat immer die Reihen gerade gehalten, sallallahu alayhi wa sallam, so gerade, wie ein Speer. Ja, das bedeutet so gerade, wie ein Holz, was gerade ist, ja, Speer. Wie ein Speer. Bis er dachte, sallallahu alaihi wasallam, dass wir das verstanden haben. Und eines Tages, der hat ein Mann von uns gesehen, der war mit seinem Bauch ein bisschen nach vorne in der Reihe. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, entweder macht ihr eure Reihen gerade, oder wird Allah zwischen euren Gesichtern, das heißt zwischen euch, Spaltung und Verschiedenheit tun. Also wenn wir unsere Reihen nicht gerade halten, dann werden wir auch mit Herzen gegeneinander werden. Und Al-Bara ibn Azib, radwallahu alayhi, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer die Reihe angeschaut von rechts und von dieser Seite und von der anderen Seite. Und er kam und er hat unsere Brüste und unsere Schulter, der hat das richtig gemacht aneinander. Und er sagte, la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Das bedeutet, seid nicht verschieden in eurem Stehen, damit eure Herzen auch nicht verschieden werden. Was wird verschieden? Das bedeutet unterschiedlich. Das wird nicht ein Herz, nicht eine Meinung, sondern jeder verschieden, sozusagen, sich spalten. Und An-Nu'man Bashir Dwallah Ali sagte, dann habe ich gesehen, dass einer von uns an Schulter von seinem Bruder getan hat und sein Knöchel an seinem Knöchel. Das heißt, wenn wir die Reihen gerade halten möchten, dann machen wir, wie der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht hat. Und diese alle Hadithe sind Beweis für die Verpflichtung, dass man die Reihen gerade hält im Gebet und dass man richtig im Gebet steht. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die erste Reihe muss vollständig sein und dann die zweite Reihe. Und wenn etwas unvollständig bleibt, dann bleiben die hinteren Reihen, nicht die vorderen Reihen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wollt ihr nicht so stehen, wie die Engel vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen? Dann haben sie gesagt, ja, und wie stehen die Engel vor Allah? Er sagte, die ergänzen die ersten Reihen und sie sind wie eine Mauer in einer Reihe. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, es ist nicht größer als der Schritt, es gibt nicht größeren als den Schritt, den man macht, damit man eine Lücke in einer Reihe ersetzt. Wenn eine Lücke in der Reihe ist, dann kommst du vor oder du machst einen Schritt, damit die Reihe vollständig wird. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer eine Lücke in einer Reihe vervollständigt, bekommt von Allah ein Rangstufe. Der bekommt noch eine Rangstufe höher. Und er bekommt ein Haus im Paradies. Und in einer anderen Überlieferung, wer eine Lücke vervollständigt in einer Reihe, wird verziehen. الله سبحانه وتعالى فات سيدي شات مال بارك الله فيكم ديزا حديث دي بروفيت بفيلت اونس امست اوير راي جرابي تو هالتن امست داس ريكتيج ماهن اه واس اس لوس ميت دي لوت نوته تو سيس ان مانشن ماشين يلا طيب الزفيشن الزفيشن دي مان اون مان زد 50 سنتيمتر und wir haben eine neue Bid'a, eine neue Neuerung, sage ich, neue Neuerung noch dazu, mit diesem Platz, die machen jeder wie ein Gebetteppich, die malen das Gebetteppich, dann bist du nur in deinem Gebetteppich und der andere neben dir in seinem Gebetteppich und das kommt zu einem großen Teppich und deshalb, du stehst nur in deinem Gebetteppich. Aber der andere, du lässt zwischen dir und der anderen 5-6 cm. Sagen sie, ja, damit man noch Platz hat. Okay, du kannst Platz haben, wenn du auch deine Schulter an Schulter von Bruder tust und dein Knöchel an Knöchel. Und das gilt für Männer und Frauen. Aber leider, die Leute kümmern sich nicht richtig an ihre Religion. Und der Autor von Subul Salam, Rahimahullah Ta'ala, das wird vor ungefähr 200 Jahren und mehr, der sagte, und du siehst leider heute die Leute in Gemeinschaft gewählt. Jeder, die sitzen, du siehst die sitzen in der ersten Reihe. Und wenn Iqama gemacht wird, dann siehst du sie, jeder geht in eine andere Richtung und die lassen Lücken zwischen ihnen in der Reihe. Das ist Pflicht. Pflicht im Gebet, dass die Reihen gerade gehalten werden und wie eine Mauer sind. Und dass du keine Lücken zwischen dir und deinem Bruder frei lässt. Aber wer macht das? Diejenigen, die verstanden haben. Wenn der Prophet sagt, Russo Sofofakum, der befiehlt uns, das ist ein Befehl. Russo Sofofakum. Und Samura, Nu'man Bashir sagte, ich habe dann gesehen, dass wir Schulter an Schulter getan haben und Knöchel an Knöchel. So sollte man sein. Es gibt natürlich andere auch Überlieferungen diesbezüglich, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم يعني أكثر صفوف الرجال أجرا الصف الذي تصلي الملائكة على من صلى فيه وهو الصف الأول الذي يصف الصف الأول صلي عليه الملائكة وشرها أقلها أجرا الصفوف الأخيرة عند الرجال أما النساء بالعكس هذا في حال ما في حاجز بين الرجال والنساء أما إذا كان في حاجز بين الرجال والنساء مثل جدار أو كذا أو كان النساء في طابق والرجال في طابق فكذلك خير صفوف النساء أولها كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال وعلى الثاني فلذلك بارك الله فيكم وفي حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول والثاني والثالث ولكن الحديث فيه شيء من الضعف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه عن يمين الإمام كذلك بارك الله فيكم هناك طبعا أحاديث واضحة في هذا الباب ولكن من يكون خلف الإمام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم يعني بارك الله فيكم اللي عندهم عقول واللي يعرفوا هم الذين يكونوا خلف الإمام حتى إذا أخطأ الإمام حتى إذا خرج من الصلاة يستطيعوا أنه يفعلوا شيء وإذا يعرفوا القرآن يصححوا الإمام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق أو هيشات الأسواق هيشات أو هيشات نفس الشيء الأسواق الأسواق، في المساجد، مساجد الأسواق. طبعا ما شاء الله لنا عندنا المساجد أفضل من الأسواق، أنا أقول لكم أفضل بكثير ما شاء الله. يعني الأسواق يمكن صوت ما يخرج كثير، أما في المساجد صوتنا بيطلع أكثر. كل شيء كويس نحن، اللهم بارك. طيب حديث غاهم دزمان أقصي أبو هريرة رضي الله عليه زاكته، دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته، دي بستن غاين فون دن منا، دس ويت إن جمانشاف كبير، زين دي فوغدارن غاين، und die schlechteren sind die hinteren Reihen. Und die besseren Reihen für die Frauen sind die hinteren und die schlimmeren sind die vorderen. Also was bedeutet besseren und schlimmeren hier bezüglich Ajr? Bezüglich, da könnte man sagen weniger, wenigeren. Das heißt, wenn du mehr Lohn haben willst als Mann, dann bete vorne und nicht hinten. Nicht wie die Leute, die das machen, die kommen in die Moschee und die Moschee ist ganz leer, der bleibt hinten. Warum? Der bleibt hinten, damit die Leute reinkommen, wenn der Imam sagt, Salam alaikum, Salam alaikum, weg. Der Prophet sagt, die Schlimmeren. Die Vorderen sind besser und die haben mehr Lohn. Und dazu noch, wenn die Frauen, passt auf, wenn die Frauen direkt hinter den Männern beten, direkt ohne Vorhang, ohne Wand. Oder wenn die Frauen in einer Etage sind und die Männer in einer Etage, dann die vorderen Reihen sind besser auch für Frauen. Aber wenn sie mit Vorhang, ohne Vorhang beten, dann die hinteren Reihen sind besser für, von Frauen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das erklärt, indem er sagte, Allah und seine Engel, Allah subhanahu wa ta'ala segnet. Und seine Engel machen Bittgebet um Segen für diejenigen, die in der ersten Reihe, für diejenigen, die in der ersten Reihe beten. Dann hat man gesagt, und was ist mit der zweiten Reihe, O Prophet? Er hat gesagt, Allah und seine Engel. Allah gibt Segen, die Engel bitten um Segen für diejenigen, die in der ersten Reihe beten. Haben sie noch drittes Mal gesagt, oh Prophet, und was ist mit der zweiten? Der hat gesagt, auch mit der zweiten Reihe. Und diejenigen, die hinter dem Imam sein sollten, die sollten die Leute, barakallahu fikum, sein, die Ahnung von der Religion haben und die Verstand haben und Verständigung haben, die hinter dem Imam sind. Damit, wenn der Imam Fehler begeht, da können Sie das korrigieren. Wenn der Imam vergisst, dann können Sie ihn erinnern. Wenn der Imam zum Beispiel das Gebet verlässt, weil er vielleicht Wudu verloren hat oder sowas, dann können Sie etwas vornehmen. Deshalb, barakallahu fikum, sollte man das auffassen. Aber die besten Reihen sind die besten, die ersten Reihen. وعن ابن عباس قال رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فجعلني عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نفلا فدخل ابن عباس وراءه نفلا ولكنه أين وقف؟ تفضل. وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم على يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه وحوله إلى يمينه صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الرجل مع الرجل فإن الرجل يصلي بجانب الآخر عن يمينه والإمام يكون الذي على اليسار الإمام يكون على اليسار وأنت تكون عن يمين الإمام وتقف بمحاذاته ما تقف وراءه يعني مو تقف أنت هنا هو هنا إنما تقف بمحاذاته اثنينكم مع بعض إذا صليت معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس ووضعه بمحاذاته صلوات الله وسلامه عليه وظاهره هنا انتبه أنه قام مساويا أنه قام مساويا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي رواية فقمت إلى جنبه قال ابن جريج قلنا لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه. قلت أيحاذيه حتى يصف معه ولا يفوت أحدهم الآخر؟ قال نعم. قلت بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما فرجة؟ قال نعم. ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود رضوان الله عليهما أنه صف معه فقرضه حتى جعله حذاءه عن يمينه، يعني حذوه عن يمينه. يعني فإذا صليت مع رجل آخر يقوم الإمام هنا ثم يقوم الآخر عن يمينه ويتحاذيان في الصف، ما يقترب هذا ولا الآخر يرجع إلى الخلف. إلا عند الشافعية قالوا يستحب أن يقوم الإمام قليلا أمامه، ولكن الصحيح هو أنهم يتحاذيا في الصف، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. ابن عباس sagte, ich habe hinter eines Tages hinter dem eine Nacht in einer Nacht habe ich hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet, mit ihm gebetet. Dann stand ich auf der linken Seite vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich von meinem Kopf genommen und er hat mich nach hinten geschoben, bis er mich auf seiner rechten Seite gebracht hat. Und das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte freiwilliges Gebet beten und Ibn Abbas hat ihn gesehen, dann wollte er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beten. Als er dann auf der linken Seite vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand, der Prophet hat ihn genommen und er hat ihn sozusagen auf der anderen Seite gebracht. Es gibt in diesem Hadith viele, viele schöne Informationen oder Tatsachen, die für uns wichtig sind. Bedeutungen. Viele schöne Bedeutungen. Und zwar, erstmal, du kannst im Gebet eine Bewegung machen für das Gebet, wenn das nützlich für das Gebet ist. Wie zum Beispiel, der Prophet hat Ibn Abbas genommen und er hat ihm auf der anderen Seite getan. Zweitens, man kann, wenn einer freiwilliges Gebet macht und der andere auch freiwillig, man kann ab und zu auch hinter ihm beten, kein Problem. Das war in der Nacht. Aber nicht, dass man als Regel nimmt. Drittens, wenn zwei Leute nebeneinander beten, dann steht der Imam links und der andere rechts. Der Imam links und der andere rechts vom Imam. Und nicht wie Ibn Abbas das gemacht hat, radiallahu alaihi. Viertens, barakallahu fikum, wenn er auch den Fehler macht und auf der linken Seite des Imam betet, dann ist das Gebet gültig. Und wenn sie stehen beide, dann stehen sie beide nebeneinander. Nebeneinander. Weil hier steht im Hadith, ich stand neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte nicht hinter oder vor. Der sagte neben ihm. Dann stehen sie nebeneinander. Und deshalb Ibn Jurayj, rahimahullah ta'ala, sagte, wir haben Ata' gefragt. Wenn zwei Männer nebeneinander beten, wie beten sie? Der hat gesagt, nebeneinander. Der hat ihm gesagt, soll einer ein bisschen nach vorne gehen und der andere nach hinten? Der hat gesagt, nein. Die sollen nebeneinander beten. Der hat ihm gesagt, okay, soll eine Lücke zwischen den beiden sein? Der sagte, nein, die müssen nebeneinander sein. Nebeneinander. Und das gibt auch in Muwatta von Imam Malik, dass Umar und Ibn Mas'ud so gebetet haben und Ibn Mas'ud wollte weg. Der hat ihn, Umar, genommen und neben ihm getan und er hat ihm auf seiner rechten Seite getan und die waren beide in gleicher Höhe. Das wird nicht vorne, nicht nach hinten. Barakallahu fikum. Ja, aufpassen in diesem Zusammenhang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Und so kommen wir stoppen hier und wir wiederholen nur die Hadithe, die wir heute gemacht haben. Idhan barakallahu fikum, naqf huna. الحديث الأول الذي تكلمنا عليه هو في الإمامة، قلنا يقوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. هذا الحديث الأول تكلمنا عليه. الحديث الثاني قلنا ضعيف، تركوه. الحديث الثالث: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وهو دليل على أن الإنسان في الصف يكون متراص الصف، ويكون مثل القدح كما ذكرنا، القدح والرمح. والحديث الآخر: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحديث الأخير حديث ابن عباس رضي الله عليه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. الحديث عند البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. في هذا النوع حديث eigentlich erklärt. Ein davon war schwach und die anderen vier Hadithe. Ein davon war schwach und die anderen Hadithe waren, بارك الله فيكم. Richtig, okay. Du verdienst das. Das erste Hadith, derjenige, der Imam macht, ist der meist auswendig kennende vom Koran. Wenn sie gleich sind, wenn die Leute gleich sind, dann derjenige, der mehr Sunna hat, der mehr Wissen in Sunna hat. Wenn sie gleich sind, dann derjenige, der ältere Auswanderung als der andere hat. Wenn sie gleich sind, dann derjenige, der älter im Islam ist. Wenn sie gleich sind, dann derjenige, der älter ist überhaupt. Und einer darf nicht Imam vor den anderen sein in seinem Bereich. In seinem Bereich. Wir haben gesagt, wie Imam oder in dein Geschäft, in deine Wohnung und sowas. Du machst Imam, außer dass du erlaubst. Und du sitzt nicht an einem Platz von einem anderen, außer mit seinem Erlaubnis. Und wenn das in sein Zuhause ist, dann sitzt du nicht an seinem Platz, außer mit seinem Erlaubnis. Das zweite Hadith war, barakallahu fikum, schwach, lassen wir. Das dritte war, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ihr müsst eure Reihen gerade halten wie eine Mauer. Wie eine Mauer. Und die Reihen sollen näher zueinander sein, und ihr sollt die Reihen sozusagen auch eure Brust und Hals alles parallel zueinander sein. Wir haben gesagt, Al-Nu'man ibn al-Mashir sagte, dann habe ich geguckt, wir haben Schulter an Schulter getan und Knöchel an Knöchel getan. So war die Reihe gerade. Nicht wie in vielen Moscheen, la hawla wa la quwwata illa billah, die lassen zwischen einem und dem anderen heutzutage noch 50 cm, ich denke, nach ein paar Jahren, die werden 1 Meter und 2 Meter. Vielleicht auch Computergebet, möge Allah uns bewahren. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die besten Reihen bei den Männern im Gebet, im Gemeinschaftsgebet, sind die vorderen und die schlimmeren, die hinteren. Und bei den Frauen die vorderen, die schlechteren, und die hinteren, die besseren, von Ajr her, von Lohn her. Außer, wie ich schon gesagt habe, wenn die Frauen und die Männer getrennt sind, dann die vorderen Reihen auch für die Frauen sind besser. Ibn Abbas radhiyallahu anhu sagte, ich habe in einer Nacht hinter dem Propheten oder mit dem Propheten Muhammad s.a.w. gebetet. Ich stand auf seiner linken Seite, er hat mich genommen und er hat mich hinten getan, sallallahu alaihi, neben ihm getan auf seiner rechten Seite, ja, auf seiner Seite getan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ma'a nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilik. Ruh mahrez. صار لك؟ لا ما عبرنا. طيب في دبغيدا نشفست انا من انترنت. الله اكبر الله اكبر. Es kann sein, dass ich in ein paar Minuten nachdem Gebet reinkommen, wenn man Fragen hat, dann tippt man eine 7. Wenn man Fragen zum Thema hat, dann tippt man eine 7 bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann sammelt die Fragen und nach dem Gebet eventuell komme ich rein, damit ich die Fragen beantworte, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frage: Wie ist das, wenn das die Gastgeberin möchte, dass jemand anderes vorbetet? Ist das auch darauf bezogen oder nur, dass man das von sich aus nicht machen darf? Barakallahu fikum. Das gehört dazu, Jazakumullah khairan, Barakallahu fikum. Diese Frage geht um das Hadith, das der Prophet alaihi wa sallam gesagt hat, dass keiner in seinem sozusagen Reich, keiner in seinem Reich und Bereich die Imame weggenommen wird, außer dass die Person erlaubt. Das heißt, wenn du zum Beispiel Besuch zu Hause hast und ihr wollt beten, dann, wenn ihr Gemeinschaftsgebet verrichten wollt, dann normalerweise ist der Gastgeber oder auch Gastgeberin befugt, Imam zu machen. Oder die Frau, Imamen für die Frauen. Außer, dass der Gastgeber oder Gastgeberin erlauben, dass eine andere Person das macht. Wallahu ta'ala ala ala. Das ist die Sache in diesem Zusammenhang. Meine Frage ist, wann und wie viel kann man freiwillige Gebete machen? Ich meine, aber nicht in der Nacht. Danke im Voraus. Freiwillige Gebete, es gibt verschiedene freiwillige Gebete. Es gibt verschiedene freiwillige Gebete. Es gibt die Ar-Rawatib, die sind die freiwilligen Gebete, die mit den Pflichtgebeten verbunden sind. Das heißt, 2 Rak'a vor Frühgebet, 4 Rak'a vor Mittaggebet, 2 Rak'a nach dem Mittaggebet, 2 Rak'a nach dem Abendgebet und 2 Rak'a nach Isha-Gebet. Das heißen Ar-Rawatib. Und das sollte man immer machen, wenn man kann. Wenn du das machst, wenn du 12 Rak'a am Tag und in der Nacht betest für Allah subhanahu wa ta'ala freiwillig, dann baut dir Allah subhanahu wa ta'ala ein Haus im Paradies. Das sind Ar-Rawatib. Es gibt andere dann, das sind die zusätzlichen Gebete oder die freiwilligen Gebete, wie zum Beispiel 4 Rak'a vor Asr, 4 Rak'a vor dem Nachmittagsgebet. Du kannst auch in den Zeiten, in denen das Gebet erlaubt ist, so viel beten, wie du willst. Du kannst, wenn die Sonne hoch steht, von 2 bis 8 Rak'a Duha-Gebet beten. Und es gibt auch die Nachtgebete. Das sind alle freiwillige Gebete. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wichtig ist, zwischen Adhan und Iqama. Zwischen Adhan und Iqama, barakallahu fikum. Dass man Imam 2 Rak'a betet. Taib. Wie sind die Regeln für das gemeinsame Gebet der Frauen untereinander? Gelten für sie auch dieselben Regeln wie bei den Männern, das heißt auch auf der rechten Seite mitbeten und nicht vorstehen, sondern nebeneinander, Jazakumullah khairan. Pass auf der rechten Seite stehen, das sind, wenn 2 Leute zusammen beten. Das heißt, wenn zwei Männer zusammen beten, dann steht der Imam und die andere Person steht neben dem Imam auf der rechten Seite. Wenn sie drei Personen sind, drei Männer sind, dann steht der Imam vorne und die beiden stehen hinter dem Imam. Wenn sie 5 sind, wenn sie 10 sind, wenn sie mehr als Reihe sind, dann stehen sie in Reihen und das ist normal, das ist bekannt. Bei Frauen, wenn sie 2 Frauen sind, dann steht die Frau, die das Gebet führt, links von der anderen. Und wenn sie mehrere sind, 3 oder 4 oder 5, dann steht die Vorbeterin in der Mitte der Reihe. in der Mitte der Reihe und alle machen eine Reihe dann, die Frauen. Und wenn mehrere Reihen sind, dann stellen sich die anderen in Reihe normal. Aber die Imamin, die das Gebet führt für die Frauen, die steht nicht vor der Reihe, sondern in der Reihe. In der Reihe mit den anderen. Und die Frauen können auch Gemeinschaftsgebet verrichten. Es gibt nichts dagegen in unserer Religion. Barakallahu fikum. Auch die Frauen, die Imamin sozusagen, die Frau, die das Gebet führt für die Frauen, diese Frau, die rezitiert laut, wenn das in Lautgebeten ist, und die rezitiert leise, wenn das in leise Gebeten ist, die macht das Gleiche. Übrigens, das Gebet von Frau und das Gebet von Mann ist hundertprozentig gleich. Hundertprozentig gleich. Außer diese Sache, wenn die Frauen Gemeinschaftsgebet beten, allein, dann stellt sich die Frau, die das Gebet führt, mittig in der ersten Reihe und dann die anderen sozusagen hinter ihr. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bekommt man Belohnung, wenn man Ruqya an eine Person macht? Natürlich. Erstmal, du bekommst Ruqya, was bedeutet Ruqya? Ruqya ist Lesung. Lesung von Koran, Lesung von Hadithen, sagen, etwas Gutes sagen, Bittgebete sagen, dass die Person, die vor dir ist, Gesundheit bekommt. Das kann von Ruqya kann für Kranke gemacht werden, für Leute, die von Zauberei betroffen sind, für die Leute, die von Dschinn besessen sind, für die Leute, die Probleme haben, für ihren allgemeinen Schutz. Da kann man Ruqya lesen. Und wenn man Ruqya macht, natürlich bekommt man Ajr. Der Ajr ist erstmal, wenn du Koran liest, dann bekommst du für jede Buchstabe, was du liest, 10 Hasana. 10 Hasana, 10 gute Taten, das ist erstens. Zweitens, wenn du Hadithe liest und die anderen hören und sowas, dann hast du etwas Khair gemacht und die anderen profitieren davon. Und dann, du hast einem Muslim geholfen. Du hast einem Muslim geholfen. Und wenn du einem Muslim hilfst, oder wenn du einer Person hilfst, einem Menschen hilfst, dann bekommst du das. Weil in jede Hilfe, was du leistest für die anderen, bekommst du Ajr. Bekommst du Lohn. Aber jetzt genauen Lohn, dass man sagt, wer Ruqya macht, bekommt so viel und so viel. Ich kenne kein Hadith, die sowas, barakallahu fikum, belegt. Wallahu ta'ala ala. Was passiert, wenn jemand einen Tag bewusst nicht fastet, weil es zu schwer für ihn ist? Ja. Das hängt davon ab. Ich meine, warum hat man nicht gefastet? Wenn man absichtlich nicht fastet, dann hat man eine große Sünde begangen. Dann hat man eine große Sünde bekommen. Und die Gelehrten haben verschiedene Ansichten. Die Gelehrten haben verschiedene Ansichten, was diese Person als Sühne macht. Manche sagen, da muss man einen Sklaven befreien oder 60 Tage fasten oder 60 Armen speisen und Reue zeigen und den Tag nachholen. Die anderen sagen, Reue zeigen und den Tag nachholen. Und andere Gelehrten sagen, Reue zeigen. Und wenn man absichtlich nicht gefastet hat, dann holt man nicht nach, weil man eine große Sünde begangen hat. Weil man eine große Sünde begangen hat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Die richtige Aussage ist die dritte Aussage. Weil Barakallahu fikum mit der Kaffara, das bedeutet, dass man einen Sklaven befreit, 60 Tage fastet oder 60 Armen speist, das gilt eigentlich nur, wenn eine Person Geschlechtsverkehr am Tag von Ramadan gehabt hat und deshalb hat man das Fasten gebrochen. Und es gibt keinen anderen Beweis diesbezüglich, dass man sozusagen den Tag nachholt. Erstmal das Kaffara. Zweitens, wegen Nachholen, es gibt keinen Beweis, dass man nachholt von Fasten. Das ist von den Gelehrten sozusagen eine Art Interpretation für die Hadithe und die Beweise. Aber jetzt direkten Beweis, wenn man einen Tag nicht gefastet hat, dann muss man das nachholen. Gibt es sowas Authentisches mindestens nicht. Wallahu ta'ala a'lam. Deshalb, wer einen Tag absichtlich verlassen hat, da hat man eine große Sünde begangen. Das ist große Sünde, das ist nicht klein. Da muss man Allah um Verzeihung bitten, da muss man Reue zeigen und da darf man sowas nicht tun. Jetzt, wenn man sagt, ja, aber für mich war das sehr schwer, da muss man wissen, wie schwer das war. Und warum hat man nicht gefastet? Wenn man wirklich triftigen Grund hat, dann sollte man den Tag nachholen. Wenn man aber keinen Grund gehabt hat, dann hat man eine Sünde begangen. Und wichtig ist hier, ich empfehle den Brüdern und Schwestern, das ist eine Empfehlung. Wenn du etwas in der Religion nicht kennst, dann frag mal, bevor du etwas tust. Frag mal. Das heißt nicht, dass man was tut und dann bereut man, was man getan hat. Und sag mal, ja, ich habe nicht gewusst. Ja, aber du hast die Möglichkeit zu fragen. Du hast die Möglichkeit zu fragen. Du hast die Möglichkeit anzurufen und sowas. Und du musst wissen auch, von wem du dein Wissen nimmst. Nicht jeder, der sozusagen ein paar Wörter über Islam sagt, dann kannst du fragen und kannst du Fatwa von ihm nehmen. Aufpassen, liebe Brüder und Schwestern. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Da muss man in der Region sehr aufpassen. Alhamdulillah, ich bekomme keine Fragen mehr. Ich denke, die sind die Fragen, die ich bekommen habe, sind zu Ende. Abu Jamal, bist du da? Abu Jamal.